du kommst daher und ich mit der letzte Flair. Ziehst voll ab die allercoolste Show. Ja, dann möchtest du gern sehen das Pack, zu dem ich jetzt hingehe. Du weißt, ich kann nicht gut alleine sein. Steh mir bei, kleine Schwester, steh mir bei. Du denkst auch nur, du bist der letzte Schrei. Ich sag dir, bring keine Blumen mehr am Morgen. Bring keine Blumen mehr nach Haus. Bring keine Blumen mehr im Sommer. Und ich setz dir rote Rosen auf dein Grab. Wenn du faul da liegst, fernt sich aus dem Düst. Träumst dann von der großen, weiten Welt. Ja, dann sitz ich hier allein. Was bleibt, ist nur der Schein. Und ein anderes Mädchen heilt mein krankes Herz. Steh mir bei, kleine Schwester, steh mir bei. Du denkst auch nur, du bist der letzte Schrei. Ich sag dir, bring keine Blumen mehr. Bring keine Blumen mehr nach Haus. Bring keine Blumen mehr im Sommer. Und ich setz dir rote Rosen auf dein Grab. So, das nächste Stück, das wir spielen, ist für Veronika und für Sabine.